helfen soll. Bist du der mir helfen soll, eilst du nicht mir beizustehen? Bist du der mir helfen soll, eilst du nicht mir beizustehen? Mein Gemüt ist zweifelsvoll. Du verwirfst vielleicht mein Flehen. Doch, o Seele, zweifle nicht, lass Vernunft dich nicht bestrecken. Deinen Helfer Jakobs Licht kannst du in der Schrift erblicken. Deinen Helfer Jakobs Licht kannst du in der Schrift erblicken. Deinen Helfer Jakobs Licht kannst du in der Schrift erblicken.